komm mit. Komm mit mir ins Nachtleben. Lass uns ein Glas heben, mal wieder richtig abgehen, abdrehen. Es kann nur heute Nacht geben, also komm mit mir ins Nachtleben. Komm ins Nachtleben, lass dich von mir entführen. In die Welt der tausend Bars, die dich heute Nacht verführen. Komm mit, tauch mit mir ab, mach's einfach so, wie ich es mach. Denn heute gehört uns die Nacht und das bis in den frühen Tag. Heute kann uns keiner was, denn heute haben wir gute Laune. Ziehen von Club zu Pub, denn wir wollen auf die Kacke hauen. Lassen uns von keinem stressen, machen einfach unser Ding. Hier ein Smoke, da ein Drink, echt korrekt, wie ich bin. Schau nach rechts, schau nach links, wo die netten Ladies sind. Doch nur für ein Flirt, denn an der Bar wartet Jim Beam und Jack D und Johnny Walker, gemixt mit Eis und Cola. Es laufen alte Evergreens, der DJ ist der Burner. Ich hab ne Menge Spaß und sie ist randvoll, die Tanzfläche. Leere Glas für Glas, das wird bestimmt ne Riesentankzeche. Doch da sei mal draufgeschissen, denn ich will ja was erleben. Möchtest du das auch, dann komm mit mir ins Nachtleben. Komm mit mir ins Nachtleben. Lass uns ein Glas heben, mal wieder richtig abgehen, abdrehen. Es kann nur heute Nacht geben, also komm mit mir ins Nachtleben, Nachtleben. Komm mit mir ins Nachtleben, lass uns ein Glas heben, mal wieder richtig abgehen, abdrehen. Es kann nur heute Nacht geben, also komm mit mir ins Nachtleben. Komm mit uns ins Nachtleben. Reich mir das Coca, ich muss noch was nachlegen. So bleibt man fit, dann kann die Party starten. Bis in den Morgen grauen, solange dich deine Beine tragen. Guck mal da, der Junkie kotzt sein Blut aus. Und in dem Stripclub nebenan sehen die Bitches gut aus. Jackie, Wodka oder Jäger nicht zu toppen. Bei der Feuerwasserauswahl bleiben keine Wünsche offen. Ab in den besten Club der Stadt. Der DJ spielt freshen Hip-Hop und zum Chillen etwas Dub. Langsam torkel ich schon durch den Club, ich bin wohl etwas dicht. Egal, die nächste Runde Long Island geht auf mich. Yeah, der Abend ist ganz mein Geschmack. Nach einer harten Woche ein Geschenk mit Schleifchen verpackt. Die ersten Gläser fliegen durch den Club, weil irgendwer am Rad dreht. Egal, wir feiern weiter unsere Abschlussparty. Komm mit mir ins Nachtleben. Lass uns ein Glas heben, mal wieder richtig abgehen, abdrehen. Es kann nur heute Nacht geben, also komm mit mir ins Nachtleben, Nachtleben. Komm mit mir ins Nachtleben, lass uns ein Glas heben, mal wieder richtig abgehen, abdrehen. Es kann nur heute Nacht geben, also komm mit mir ins Nachtleben. Mir ins Nachtleben, die ganzen scheiß stressigen Dinge kannst du am Tag regeln, chill. Genieß Floristen on the Rocks, von den Harzern ohne Job zu den Bitches ohne Top. Schau mal an die Tür, die Stresser kommen nicht rein. Sie ziehen Leine und wir ziehen eine Line. Darauf erstmal dicken Brust mit Wodka und Jackie Coke, ein Päckchen Dope an die Floristen und ihr kriegt ne Hammershow, yo. Der DJ legt die heißesten Scheiben auf Hip-Hop, Dubstep und House bleibt zu Haus. So viel nackte Haut, der Schweißtropf von der Decke holt ein Planschbecken. Wir machen Poolparty auf der Tanzfläche, den ganzen Abend ist hier schon Happy Hour. Wir treiben zwar schon bunt, doch ich werd immer blauer. Oh mein Gott, ich sollte nicht so viel saufen. Noch eine Frage, wer bringt mich nach Hause? Komm mit mir ins Nachtleben. Lass uns ein Glas heben, mal wieder richtig abgehen, abdrehen. Es kann nur heute Nacht geben, also komm mit mir ins Nachtleben, Nachtleben. Komm mit mir ins Nachtleben, lass uns ein Glas heben, mal wieder richtig abgehen, abdrehen. Es kann nur heute Nacht geben, also komm mit mir ins Nachtleben.